وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، der Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch und wir machen wie von Ta'ala. بارك الله فيكم مدى إكليروك من رياض الصالحين. Wir sind bei Buch der Reise und wir sind bei Hadith 991. Wir haben sieben Hadithe unterschiedlich für euch. 782 mal. 984 für euch. Es geht nicht 82. Kapitel 175. باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضى حاجته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. نهمته أي مقصوده. الحديث عند البخاري ومسلم. المسافر إذا سافر ترك أهله وترك الاشتغال بحاجاتهم، فلربما احتاجوا إليه في التعليم والرعاية وتحضير وتجهيز الأمور، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسافر أن يعود إلى أهله فور انتهائه من العمل الذي هو فيه، لأن السفر قطعة من عذاب، فعذاب الضمير وعذاب الجسم وعذاب المشقة. فذاك يا أخوة، الإنسان في السفر ما يأكل بشكل طبيعي، ولا ينام بشكل طبيعي، ولا يستطيع أن يؤدي أموره بشكل طبيعي، لأنه ليس في بيته وليس في مكانه وليس في بلده. لذلك أولئك لما قدم مالك بن الحويرث رضوان الله عليه ومعه 20 رجلا، وأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 ليلة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا فيهم وأدبوهم وعلموهم. فالإنسان لا شك أنه يشتاق لأهله ويريد الرجوع إليهم ويكون في عذاب، فإذا وصل إلى بيته فإنه يفعل شيئا آخر. تسبوخ. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. كابيتل 175 كابيتل 175 حديث 984 و 991. Und zwar, Barakallahu fikum, sagt nachher, Beschleunigung der Heimkehr nach vollendeter Mission. Das wird, wenn man auf der Reise ist, es erwünscht. Abu Huraira, natürlich hier vollendete Mission, wenn man auf der Reise ist und man hat seine, sage ich, Sachen beendet, dann ist es besser, dass die Person zurückkehrt. Und zwar Abu Huraira berichtete, dass der Prophet sagte: Reisen ist ein Stückchen Leid, den es hindert, den Reisenden Essen, Trinken und Schlaf zu genießen. Sollte der Reisende den Zweck der Reise erfüllt haben, so sollte er schnellstens zu seiner Familie heimkehren. Das Hadith ist bei Al-Bukhari und Muslim. Ich denke, Barakallahu fikum, das ist klar ein Stückchen Leid. Er wird erstmal, das ist sissig, selig und körperlich. Das ist Leid, wenn du auf der Reise bist. Ich meine, du isst nicht richtig, du trinkst nicht richtig, du kannst nicht richtig schlafen. Du musst deine Mission zu Ende führen oder deine Absicht zu Ende führen, weshalb du gereist bist. Und da sollte man an die Familie denken. Weil wenn die Familie wartet oder wenn die Familie den Mann oder den Reisenden unbedingt braucht, dann sollte man auch sich beschleunigen und nicht sozusagen das in der Länge ziehen. Weil man hat Kinder, man hat Frau. Die Frau, die Kinder brauchen den Mann. Und wenn der Mann auf der Reise ist, dann sollte er das beschleunigen, wenn er seine Aufgabe zu Ende geführt hat mit der Reise. Und deshalb, Barakallahu fikum, natürlich auch, es gibt Sehnsucht und es gibt, dass man bei seiner Familie bleiben will. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier alles bemerkt, indem er das gesagt hat, wenn man auf der Reise ist, dann sollte man so schnell wie möglich zurückkehren, wenn man zu Ende ist. Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu alayhi und 20 Leute von seinem Stamm kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sie blieben bei ihm ungefähr 20 Nächte, 20 Tage. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gemerkt, dass sie Sehnsucht haben zu ihren Familien, dass sie von ihren Familien sprechen. Dann sagte der Prophet zu ihnen, kehrt zurück zu euren Familien und bleibt bei ihnen, bringt ihnen bei. Gehört, bringt ihnen die Religion bei. Sie haben beim Propheten was gelernt und sie sind zurückgekehrt zu ihren Familien, damit sie lernen. Das bedeutet, Barakallahu fikum, allgemein, wenn man natürlich zu Ende ist, dann sollte man zurückkehren und nicht das in die Länge ziehen. باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة عن جابر رضي الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن أهله ليلا وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية متفق عليه الطروق المجيء في الليل إذن إذا أتى الإنسان في الليل وأطال الغيبة فالأفضل والصحيح أنه لا يطرق ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكي تمتطش الشعثة وتستحد المغيبة يعني لكي تتجمل المرأة ولكي تتجهز لزوجها فيعلمها بالقدوم فيعلمها بقدومه ثم يذهب إلى أهله وهذا هو الصحيح بارك الله فيكم يعني إنسان يحاول إلا طبعا إذا قال لها يعني إذا كان علمها فلا بأس بذلك أن يرجع إليها ولكن الأفضل أنه إذا وصل بالليل فيذهب إلى المسجد أو إذا وصل في الليل ينتظر إلى الصباح فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل ليلا انتظر إلى الصباح ودخل على أهله غدوة يعني صباحا أو بعد الظهر صلوات ربي وسلامه عليه أما اليوم في زماننا بارك الله فيكم فالأمر يعني يستطيع الإنسان أن يتصل أو يرسل شيء فتعلم أنه سيأتي فتنتظره فلا بأس به إذن فهذا أمر إرشاد وليس بارك الله فيكم ونهي إرشاد وليس مسألة التحريم والله تعالى أعلى وأعلم يعني إنسان ما عنده مكان يبقى فيه وعاد من السفر أين يبقى بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا 176 und zwar es wird bevorzugt die Heimreise am Tage anzutreten Eigentlich die Übersetzung ist überhaupt nicht was anderes. Barakallahu fikum. Empfehlung, wenn man zurückkehrt von der Reise, dass man am Tag zurückkehrt. Und es ist unerwünscht, dass man in der Nacht zu seiner Familie geht, ohne dass es nötig ist. Und zwar, Barakallahu fikum, Jabir und Allah Ali sagte, der Gesandte Allah sallam, sagte, wenn jemand von euch für lange Zeit abwesend war, sollte er seine Familie nachts nicht überraschen. Laut einer anderen Überlieferung hat der Gesandte Allah sallam, verboten, dass der Mann die eigene Familie nachts überrascht. Anas radhiyallahu anhu sagte, der Prophet sallam, pflegte, seine Familie niemals nachts zu überraschen. Er kam immer nach Hause, solange es hell war und vor Abanbruch der Nacht. Das ist entweder am frühen Morgen oder Nachmittag. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Das geht darum, Barakallahu fikum, sagt jetzt eine Person war für lange Zeit weg. Natürlich, damals gab es kein Telefon, kein SMS, kein E-Mail. Heute haben wir alle Möglichkeiten, dass man seine Familie sagt. Aber damals gab es nicht. Und deshalb vielleicht ist diese Frau wird so überrascht oder sie hat sich nicht vorbereitet für ihren Mann. Weil der Prophet sallam, in einer anderen Überlieferung sagte, damit sie sich kämmt, damit sie sich sozusagen schön macht, wenn ihr Mann zurückkehrt zu ihr. Und von hier, Barakallahu fikum, sagt man, ist die Sache so, ist es empfohlen, wenn man zurückkehrt von einer Reise, dass man seine Frau Bescheid sagt, ich komme zum Beispiel in dieser Zeit, damit sie sich vorbereitet auf ihren Mann. Und dass man einfach so kommt und Überraschung, manchmal kommt man auch mit Gästen und alle zusammen rein und in der Nacht und die Frau weiß nicht davon, das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Wenn man Gäste hat, dann ruft man an, ich komme mit zwei Gästen, bereite dich vor. Oder zum Beispiel, wenn man mit Leuten zusammen ist, dann sagt man, das ist islamisch nicht korrekt, dass man einfach so macht. Oder islamisch ist nicht korrekt, sagt man, ja, ich komme 3 Uhr Nacht komme ich rein, die Frau schläft, und da überrascht man sie. Vielleicht wacht sie auf und die denkt, dass jemand, wer ist da? Heutzutage aber, wir haben SMS, wir haben Telefone, sage ich jetzt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, man kann Bescheid sagen. Das geht darum, wenn man von der Reise zurückkehrt, dann sollte man seine Frau, seine Familie informieren, dass man kommt. Nicht, dass die Frau überrascht wird oder eventuell Angst bekommt, wenn der Mann so einfach kommt. Wallahu ta'ala ala ala. Babu ma yaquluhu idha raja'a wa idha ra'a baldatah. فيه حديث ابن عمر السابق في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنائي. وعن أنس رضي الله عنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابد لربنا حامد فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. بارك الله فيكم. مرة معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آب، يعني إذا عاد، قال هذا الدعاء، وقال آيبون. الحديث رقم، دقيقة، بايديا يا 979 بامية. Dass der Prophet sallam, bei der Rückreise sagte, Aibuna ta'ibuna abidun, lirabbina hamidun. Und das ist Barakallahu fikum, was man sagt, wenn man zurückkehrt. Wallahu ta'ala ala. Die Lobpreisung, wenn der Heimkehrer in Sicht ist. Und zwar Hadith 979 von Ibn Umar schon, wir haben das erklärt. Dass der Prophet sallam, als er die Reise in einer Reise ausgebrochen hat, sallam, der hat ein Bittgebet gesagt. Und als er zurückkam, der hat auch ein Bittgebet gesagt. Und zwar Anas sagte, bei einer Heimkehr der hochgelegene Umgebung von Medina erreichten wie er mit dem Propheten sallallahu diesen Platz, der Prophet sallallahu sagte, wir kehren zurück, reumütig, unseren Herren dienend und ihn lobend. Dann wiederholte er sallallahu diesen Satz, bis wir die Stadt Medina betraten. Das wird, man sollte barakallahu fikum sagen, aibun, das wird zurückkehrend, taibun, reumütig, abidun, Allah dienend, lirabbina hamidun, und wir lobpreisen Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies haben wir schon im Hadith ibn Umar barakallahu fikum gesagt. Das wird, man dankt Allah subhanahu wa ta'ala, dass man zurückkehrt, man zeigt Treue, eventuell hat man Fehler gemacht auf der Reise. Man macht weiter, sage ich jetzt, man dient Allah subhanahu wa ta'ala weiter, wenn man auch zurückgekehrt ist. Und man lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person geschützt hat, dass die Person zurückgekommen ist. باب استحباب ابتداء القدوم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين واتفق عليه. إذا بارك الله فيكم، إذا رجع دخل المسجد وصلى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ولما جاءه جابر ليأخذ ثمن جمله الذي باعه عليه قال له أدخلت المسجد وصليت؟ قال لا، قال ادخل المسجد وصلي ركعتين. إذن هذه من السنة، الإنسان إذا عاد من سفر وكان يستطيع يدخل المسجد يصلي ركعتين فالأفضل أن يفعل ذلك، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم كبتي المدة أختم زبسك وانتظار es ist wünschenswert dass der Heimkehrende in der nächsten gelegenen Moschee zwei Rak'a als Dankgebet zu verrichten, wenn man zurückkehrt. Und zwar, barakallahu fikum, Ka'b ibn Malik sagte, der Gesandte Allahs pflegte bei der Heimkehr von der Reise zuerst zwei Rak'a in der Moschee zu verrichten. Das heißt, dann ging er danach nach Hause, das war al-Bukhari und Muslim. Das ist bei Al-Bukhari und Muslim. Das heißt, wenn man auf der Reise ist und dann kommt man zurück, das ist okay, das ist von der Sunna, dass man zwei Rak'a in der Moschee betet und dann geht man nach Hause zurück. Natürlich mit der anderen Empfehlung, dass man seiner Frau Bescheid sagt, seiner Familie Bescheid sagt. Und lieber ist, dass man, wenn das früh geworden ist, das wird, wenn das hell geworden ist, dass man nach Hause zurückkehrt. Und das ist eine Sunna, was die Leute natürlich vergessen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Warum fängt man in der Moschee? Da haben Gelehrte gesagt, es gibt hier Weisheit. Das wird man fängt bei der Moschee, weil das Haus Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und wenn man zwei Rak'a betet, dann zeigt man die Lobpreisung und die Dankbarkeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person gesund zu seiner Familie zurückkehren lässt. Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, das letzte Kapitel von diesem Buch, und zwar Buch der Reise, ist eine natürliche Überlieferung, oder das ist Babu Tahrimi Safar al-Mar'a wahdiha. An Abi Huraira radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. Ähm, اختلف أهل العلم في سفر المرأة للحج بلا محرم، أما في غير ذلك أصلا ما اختلفوا، اختلفوا في قضية سفرها للحاجة، أما في غير ذلك ما اختلفوا. وفي زماننا اختلفوا إذا كان بالطائرة مثلا، منهم من يرى إذا كانت المسافة قصيرة وكان في حاجة فلا بأس، ومنهم من يرى أنه لا يجوز إلا مع محرم. ليش؟ لأنه قد تفتن المرأة، وقد تكون فتنة لغيرها، قد تستغل، وقد يحصل لها شيء في السفر، وهذا فيه كذلك بارك الله فيكم ترك النصوص الشرعية في تحريم السفر، في تحريم السفر. فمنهم من قال في سفر طويل وفي سفر قصير، ولكن بارك الله فيكم الحديث يدل ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يدل على كلام واضح، ما في أن المرأة ما فيها تسافر لوحدها، والله تعالى أعلم. أما المحرم فهو الذي يحرم على المرأة أن تتزوجه، أو الذي تزوجها، فالتحريم يكون عندنا بنسب أو مصاهرة أو رضاع، بالنسب أو المصاهرة أو الرضاع. بالنسب إذا تزوج الرجل المرأة فأولاد هذا الرجل أصبحوا محارم للمرأة مثلا، هاي بالنسبة للمصاهرة عفوا. أما بالنسبة للنسب فالأب والابن والأخ، وأما الرضاعة فالابن من الرضاعة، الأخ من الرضاعة، وإلى غير ذلك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. أما غير ذلك فيقول طيب زوج الأخت، يعني امرأة زوج أختها، زوج الأخت يقول محرم ما يجوز يتزوجها. طيب ما كل مسلم ما يجوز أن يتزوج امرأة متزوجة، فصار كل مسلم محرم على هذا الاعتبار لأنه متزوجة. إنما هنا التحريم يقصد به التحريم الأبدي، يعني الذي يجعله ما يستطيع يتزوجها أبدا، هذا بالنسبة لي المصاهرة. أما النسب فواضح، والرضاعة كذلك. وأما السفر فاختلف أهل العلم فيه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Das letzte, das Verbot der Frau allein zu reisen. Abu Huraira radhiyallahu alayhi berichtete, der Gesandte Allahs hat gesagt, es ist der Frau, die an Allah und an den letzten Tag glaubt, nicht erlaubt, eine Reise, die mehr als einen Tag und eine Nacht dauert, ohne Begleitung eines Mahrams zu unternehmen. Ibn Abbas berichtete, dass er den Gesandten Allahs sagen hörte, kein Mann darf allein mit einer Frau ohne Anwesenheit eines Mahrams weilen. Die Frau darf auch nicht reisen ohne Begleitung eines Mahrams. Da sagte ein Mann zu ihm, O Gesandter Allahs, meine Frau ist zur Wallfahrt, zu Hajj aufgebrochen und ich habe mich für diese und jene Feldzüge gemeldet. So sagte, sallallahu alaihi wasallam, der Prophet, nun eile und führe die Wallfahrt mit deiner Frau durch. Natürlich hier komischerweise kommt eine Interpretation von Al-Ghazali. Und übrigens, da hat man gesagt, Imam Al-Ghazali. Moment. Wenn man Imam Al-Ghazali liest, was denkt man hier? Da denkt man Abu Hamid al-Ghazali, der große Imam von früher, von 5. Jahrhundert. Na, die meinen al-Ghazali, der vor ein paar Jahren gestorben ist. Möge Allah uns bewahren. Und das ist ein Tadlis, ein Betrug. Und zweitens, da hat man geschrieben, Anna Mese hier, der Herausgeber ist trotzdem. Aber der Herausgeber ist keine Person, die solche Fatwa treffen dürfte. Katastrophe, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, da muss man Klarheit schaffen in diesem Sinne. Darf eine Frau ohne Mahram reisen? Wir haben Hajj-Reise und wir haben normale Reise und wir haben notwendige Reise. Bei normaler Reise, es gibt Gelehrten, die sagen, es ist Konsens, Ijma, dass die Frau niemals allein reisen darf. Und das stimmt. Laut Beweise, das ist so. Jetzt kommen wir zu notwendiger Reise. Die Frau hat Notwendigkeit. Beispiel. Eine Frau ist mit ihrem Mann auf Reise und der Mann stirbt auf dieser Reise. Was soll sie machen? Sie muss doch zurück nach Hause. Ja, ist sie gezwungen, da kann sie zurück nach Hause. Da sagt man nicht nein, du bleibst hier. Dann Hajj-Reise. Hier haben wir zwei Ansichten von Gelehrten. Manche Gelehrten sagen, ja, aber, pass auf, aber, wenn die Reisestrecke sicher ist, wenn sie in einer Gruppe ist von Frauen, die Frauen haben auch ihre Männer dabei, Mahare, und der Weg ist sicher und diese Leute sind vertrauenswürdig. Das ist eine Meinung von Al-Imam Malik, oder von Malikiya. Es gibt auch einige von Ahnaf, obwohl Abu Hanifa total was anderes sagt. Abu Hanifa sagt, verboten. Das ist eine Meinung von Shafi'iyya. Die sagen, kein Problem, wenn eine Frau unbedingt Hajj machen muss. Aber mit Bedingungen, sagen sie, nicht so einfach. Dann barakallahu fikum. Das andere ist, die sagen nein, auch wenn das Hajj ist. Und da sagt man, barakallahu fikum, die Gelehrten sagen, Haram sagen, eine Frau, die kein Mahram hat, ist nicht verpflichtet, Hajj zu machen. Jetzt kommen wir zur Reise. Das bedeutet, laut der Aussagen der Gelehrten, in welchem Thema haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten? Nur Hajj. Jetzt. Aber die Leute haben das jetzt, sage ich jetzt, erweitert. Eine Frau will nach Hause, damit sie ihre Familie besuchen will. Oder eine Frau, die will Urlaub machen oder studieren. Dann reist sie allein. Wo ist der Beweis? Ja, Gelehrten haben das gesagt. Welche? Was machen wir mit diesen Beweisen? Die Gelehrten, die damals das diskutiert haben, die haben diskutiert Hajj mit einer Gruppe. Jetzt aber, die haben nicht diskutiert dies, was die Leute sagen, weil das für sie selbstverständlich war. Eine Frau reist nicht allein. Natürlich diese Aussage von Ghazali, dass er gesagt hat, heute ist eine Stunde und so weiter, kein Problem, allein zu reisen. Das ist, weil die Leute sozusagen die Weisheit betrachtet haben. Die Weisheit betrachtet haben und nicht der Grund. Der Grund ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, sie darf nicht reisen. Und deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, man soll da aufpassen. Sheikh Ibn Jibrin, rahimahullah ta'ala, sagt, heute zum Beispiel 200, 300 Kilometer mit Flugzeug, die sind halbe Stunde. Wenn die Frau das unbedingt braucht, und pass auf, dieser Haja hat man hier vergessen. Da sagt man, der sagt, man, sie darf. Das stimmt nicht, der hat nicht gesagt, sie darf. Er sagt, إِذَا احْتَاجَتْ لِذَلِكَ, wenn sie das unbedingt braucht und sie ein Begleiter bringt sie zum Flughafen und der andere Mahram und der andere Mahram wartet hier und er ruft an und er sichert alles, dann sagt er, wenn das Haja ist, Haja bedeutet etwas, was unbedingt ist, das ist fast Notwendigkeit. Und trotzdem, diese Aussage ist nicht treffend. Weil die Beweise von Ibn Abbas hier, der sagt, La tusafiru al-mar'a illa ma'zi mahram. Eine Frau darf nicht reisen, außer mit Mahram. Diese Aussage ist allgemein. Es gibt keine Beschränkung für diese Aussage. Dann haben die zwei oder eine Überlieferung eigentlich als Beweis genommen, und zwar, sie haben gesagt, der Prophet sallam sagte, es wird so sicher sein und der Islam wird so verbreitet werden, dass die Frau zwischen San'a und Hadramaut, das ist eine lange Strecke, sie wird das reisen und sie hat nur Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala und sie hat Angst um ihre Schafe vor dem Wolf. Ja, da haben sie gesagt, hier, die Frau reist allein. Aber hier, es gibt kein Urteil hier in der Religion. Der Prophet sallam sagte auch, es gibt eine Person, die wird Al-Kaaba zerstören. Heißt das, Kaaba zerstören ist Pflicht? Aufpassen. Weil wir in der Religion, barakallahu fikum, wir haben zwei Arten von Informationen. Dies nennt man Khabar. Es gibt Khabar Insha'i und Khabar Ikhbari. Es gibt eine Info, die mit Urteil verbunden ist und eine Info, was nur als Information ist. Nur, das wird als Information. Diese nur als Information hat kein Urteil in sich. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht über etwas, was passieren wird. Die Leute, der Fluss von Euphrat wird zurückziehen und es gibt Berg und die Leute werden alle kämpfen, wer das nimmt. Der Prophet sagte nicht, geht dahin. Er erzählt uns, was passieren wird. Eine Frau wird das machen, aber er hat nicht gesagt, dass sie darf oder nicht. Wenn das auch so ist, dann ist das in einer Zeit, wo die Sicherheit so da ist, oder wir könnten sagen, wo die Städte so zueinander nah sind, dass sie von Dorf zu dem Dorf geht. Da könnte man das interpretieren, aber wo nicht? Weil diese Information mit Hadith al-Da'ina, das ist nur Info. Das hat kein Urteil in sich. Das ist kein Insha, sondern das ist Akhbar. So, da kann man nicht alles beweisen. Und deutlicher, ein Mann will mit dem Propheten sallam, in einen Kriegzug ziehen, Dschihad machen. Und er sagt ihm, meine Frau will allein Hajj machen. Der sagt, kehre zurück und mach mit ihr Hajj. Das bedeutet, der verlässt Dschihad und der kehrt mit ihr. Deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah, aufpassen, eine Frau darf nicht allein reisen. Und das ist ein Urteil in der Religion, das hat nicht damit zu tun mit Diskriminierung oder mit Unterdrückung. Das hat damit zu tun, dass das ein Gebot in der Religion ist, weil der Prophet das gesagt hat. Und die Belege, die man gebracht hat, damit man sagt, sie darf, die können nicht als Gegenpolbeweis sein, dass man das bestätigt. Heutzutage, man sagt mit Flugzeug, okay. Wenn was passiert im Flugzeug, wenn Flugzeug zum Beispiel notlandet und die Leute müssen bleiben, sagt man, ach nein, das kommt selten. Auch trotzdem. Kommt selten, ja, okay, kommt selten, bestimmt. Aber die Religion behandelt die Sache in diesem Umfang, das heißt in allen Bereichen. Und der Prophet sagt, eine Frau, die an Allah und den letzten Tag glaubt, reist nicht allein ohne Mahram. Dann können wir das nicht ändern. Warum will sie allein reisen? Ja, der Mahram hat keine Zeit. Ach, der hat keine Zeit für Urlaub. Wenn man ihm sagt, geh nicht in Urlaub. Nein, der plant. Aber warum bei so einem Thema? Warum Notwendigkeit? Notwendigkeit hat eine andere Kategorie in unserer Religion. Wenn wirklich Notwendigkeit vorliegt, dann müssen wir auch diese Notwendigkeit begrenzen und einschränken für diese Notwendigkeit und nicht verbreiten. Genauso, wenn die Leute sagen, ich verkaufe Alkohol. Du sagst ihm, wieso? Der sagt, Notwendigkeit. Notwendigkeit ist, damit du dein Leben schützt, deine Religion schützt, deine Ehre schützt, dein Vermögen schützt. Aber jeden Tag Alkohol verkaufen, das ist keine Notwendigkeit mehr geworden. Ja, da muss man diese Themen verstehen. Eine Reise, was ist eine Reise? Natürlich, die Gelehrten haben unterschiedliche Ansichten. Im Koran und Sunna haben wir keine Erklärung, inwiefern ist eine Reise heilig. Ein Tag, eine Nacht, 2 Tage, 5 Stunden. Ist das zeitmäßig? Ist das entfernungsmäßig? Allah subhanahu wa ta'ala hat das freigelassen. Und eine Regel haben wir in der Religion. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala etwas so freilässt, das heißt, der Brauch von den Leuten ist maßgebend hier. Und es gibt eine Regel von den 5 großen Regeln der Fiqh. Das heißt, Al-Adatul Muhakkama. Gewohnheit ist maßgebend. Und die Reise auch ist mit Gewohnheit verbunden. Heute zum Beispiel, wenn du Berlin-Potsdam fährst, dann sagst du nicht, ich reise. Es gibt 2 Städte, sag das ist um die Ecke. Um die Ecke, wenn man zum Beispiel hier in Leipzig jetzt nach Taucha fährt, sagt man nicht, ich reise nach Taucha. Sag ich, also ich fahre schnell und dann komme ich zurück. Schnell komme ich zurück. Und dieser Barakallahu fikum, normalerweise manche Gelehrten sagen, das ist ein Mesafet-Berid. Die sagen, das ist so passt Entfernung. Morgen übrigens reden wir über dieses Thema. Wir erzählen in Sumbul Salam, wir erzählen über Reisen und so. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, da will ich jetzt nicht so viel sprechen drüber. Aber allgemein gesagt, Al-Urf hier ist für die Leute als Reise. In Bergregionen, wenn man 2 Kilometer fährt, da sagt man, das ist eine schwere Reise. Aber in so einem Flachland, das ist total was anderes. Aber für uns, Barakallahu fikum, gilt die Sache. Wenn eine Reise als Reise ist Entfernung, die Frau darf nicht allein reisen ohne Mahram. Der Mahram soll dabei sein. Der Mahram ist entweder derjenige, der durch Blutverwandtschaft mit der Frau Mahram ist. Ihr Bruder, ihr Onkel, ihr Neffe und so weiter. Das ist Blut. Dann oder Verwandtschaft, sagt man. Dann zweitens Barakallahu fikum durch Musahara. Also, dass man von der Familie geheiratet hat, angeheiratet. Der Mann, zum Beispiel, die Kinder von dem Mann. Ein Mann hat 2 Kinder. Und dieser Mann heiratet eine Frau. Seine Kinder sind Mahram für diese Frau geworden. Sein Vater ist Mahram geworden. Dann Barakallahu fikum durch Milch. Eine Frau stillt einen Jungen, dann ist sie seine Mutter geworden. Und ihr Bruder ist sein Onkel. Und ihre Kinder sind seine Geschwister geworden. Und hier zum Beispiel, wenn sie eine Tochter von einer anderen Familie gestillt hat, dann können die Kinder von der Frau, die Männer, Maharim sein für die Tochter von der anderen Familie. So ist das Barakallahu fikum in unserer Religion. Aber aufpassen, Barakallahu fikum. Wenn man richtig Allah versteht in diesem Zusammenhang, dann sagt man, eine Frau darf niemals allein ohne Mahram reisen. Die Beweise sind klar. Nein, es gibt subhanallah deutliche Beweise, Und es gibt Beweise, die interpretiert werden können. Was sollten wir nehmen hier? Was deutlich ist oder was man interpretiert? Auch manche Leute, die spielen manchmal mit der Religion oder meistens. Die wollen immer Religion nach Schneidermaß machen. Was uns gefällt, nehmen wir, was uns nicht gefällt, nehmen wir nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Wenn du Allah fürchtest, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Ausweg geben. Und du wirst eine Lösung bekommen. Aber dies fehlt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Somit, barakallahu fikum, kommen wir zu Ende dieses Kapitels. Das nächste Mal fangen wir mit Kitab al-Fada'il. Das nächste Mal, inshallah, fangen wir Vorzüge und barakallahu fikum von bestimmten Themen, die man macht. Barakallahu fikum, sagt möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.